rechten Wand steht der schwarze Koffer mit den Manuskripten. Drüben steht das Rauchzeug mit dem kupfernen Aschenbecher. Die chinesische Leinwand zeigend der Zweifler hängt darüber. Auch die Masken sind da und neben der Bettstelle steht der kleine sechslampige Lautsprecher. In der Frühe drehe ich den Schalter. Smith.